بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wie zuletzt angekündigt, nachdem wir uns unterhalten haben über die verschiedenen Regelungen, über den Rahenvertrag, den Pfandverträge, kommt es bei jedem Vertrag manchmal zu Konflikten, bei denen einer etwas behauptet und ein anderer etwas anderes behauptet. Dann ist die Frage, können wir im Vorfeld schon klären, wer grundsätzlich Recht hat, wenn es zu einer Meinungsverschiedenheit kommt. Und das kommt natürlich auf den jeweiligen Fall drauf an. Und deswegen möchten wir uns die bekanntesten Fälle anschauen. Und einer der Fälle ist bei Streitfragen, dass der Gläubiger leugnet, den Wert des Rachen erhalten zu haben. Also noch einmal zur Erinnerung, wir haben den Rahin, den Pfandgeber, dann haben wir den Murtahin, den Pfandbewahrer, Aufbewahrende des Pfandes, und dann haben wir die andere Person, mit der der Rahin einen Vertrag eingegangen ist, wie zum Beispiel einen Bay'vertrag oder einen Qard-Vertrag, was auch immer. Und dieser Rahin ist ja eine Art Sicherung seines Rechtes im Falle eines Falles. Und jetzt ist die Frage, es ist dazu gekommen, dass der Rahin verkauft werden musste. Und er wurde verkauft und der Wert ist angeblich ausgehändigt worden. Aber der Gläubiger sagt, ich habe nichts bekommen. Und der andere, entweder der Murtahin oder der Rahin, behauptet sehr wohl, ich habe das dem Gläubiger ausgehändigt. Und die Frage ist, wer in solchem Fall Recht hat, grundsätzlich. Und wir sagen, grundsätzlich gesehen hat natürlich der Gläubiger Recht, wenn er sagt, er hat den Wert nicht erhalten. Und wir fragen den Aufbewahrenden, den Murtahin, der behauptet hat, dass er es ausgehändigt hat, fragen ihn nach einem Beweis. Hat er einen Beweis für seine Aussage, dann können wir danach handeln. Der Beweis können Zeugen sein, der Beweis können auch andere Dokumente sein, je nachdem, was für seine Glaubwürdigkeit spricht. Und der Grund, warum wir dem Gläubiger grundsätzlich Recht geben, weil das die Ausgangslage ist. Die Ausgangslage eines Pfandvertrages ist, dass der Gläubiger nichts erhalten hat. Und wer behauptet, er habe etwas gehalten, muss es beweisen. Und die Lösung des Ganzen ist, dass man darauf achtet, seine Rechte immer aufzuschreiben, und wenn man etwas Relevantes gemacht hat, wie zum Beispiel die Aushändigung des Wertes des Rahen, dass man das eben bezeugen lässt und dass man das eben aufschreibt und quasi sich eine Quittung geben lässt. Das ist die Aufgabe des Murtahin, wenn er schon diese Aufgabe gemacht hat, damit er eben seiner Aufgabe gerecht wird. Denn er ist ja vertrauenswürdig, und zur Vertrauenswürdigkeit gehört auch dazu, dass man mit dem Rahen so umgeht, wie es allgemein erwartet wird. Und der Rahen ist ja etwas islamisch Wertvolles. Und damit ihm nicht vorgeworfen wird, er habe den Rahen veruntreut, muss er sachgerecht damit umgehen. Und zum sachgerechten Umgang gehört zweifellos, dass er bezeugen lässt, wenn er den Rahen jemandem ausgehändigt hat oder wenn er den Wert des Rahen jemandem ausgehändigt hat. Deswegen sagen wir, wenn er keinen Beweis hat dafür, dass er es ausgehändigt hat, ist er selbst dafür schuld, denn er hätte sich absichern können. Und derjenige, der eine Behauptung aufstellt, ist derjenige, der den Beweis bringen muss. In diesem Fall ist der Murtahin derjenige, der die Behauptung aufstellt. Ja? Er hat natürlich die Möglichkeit, vor dem muslimischen Richter, sollte er keinen Beweis haben für das, was er sagt, hat er die Möglichkeit, den anderen, und zwar in diesem Fall den Gläubiger, zum Schwören aufzufordern. Das heißt, zu schwören bei Allah Azza wa Jal, dass er nichts entgegengenommen hat, dass er den Rahen oder den Wert des Rahen, besser gesagt, nicht entgegengenommen hat. Und schwört er, dann hat der Gläubiger den Fall für sich entschieden und weigert er sich zu schwören, man Nukul, dann wäre das eben, dann wäre eben der Murta in diesem Fall im Recht. Und diese Sache mit dem Schwur ist eine sehr interessante und gleichzeitig sehr gefährliche Angelegenheit. Hier sehen wir, dass man, dass die islamische Gesetzgebung den Aspekt des Jenseits nicht ausblendet. Denn wir haben es mit Menschen zu tun, die zum größten Teil an das Leben nach dem Tod glauben. Die meisten Menschen glauben an ein Leben nach dem Tod. Und diese Menschen oder dieser Glaube an das Leben nach dem Tod und Glaube an die Abrechnung, Glaube an, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen zur Rechenschaft ziehen wird, ist ein Nutzen, ein Vorteil, den die islamischen Gerichte natürlich nutzen, im positiven Sinne. Und deswegen sagte der Prophet, alayhi salatu wassalam, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminih, faqad awjaba Allahu lahu an-nar. Das heißt, wer durch seinen Schwur das Recht eines Muslims nimmt, für den hat Allah das Höllenfeuer bestimmt und den Paradiesgarten verboten. وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Dann sagte ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Er sagte, O Gesandter Allahs, selbst wenn es eine kleine Angelegenheit gewesen wäre, dann sagte der Mann, وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكَ. Er sagte, selbst wenn es ein Miswak gewesen wäre, eine Baumbürste gewesen wäre. Und ihr wisst, eine Baumbürste, was ist die wert? Eine Baumbürste in unseren Ländern ist vielleicht 10, 20 Cent wert, mehr nicht. Insofern, dieser Nutzen oder diese Angelegenheit zeigt, dass zur Wahrung der Gerechtigkeit auf Erden gehört der Glaube an das Jenseits dazu. Und wenn Menschen nicht an das Jenseits glauben, dann wird es schwierig, Gerechtigkeit auf Erden zu üben. Denn was hält einen dann noch davon ab, bei Allah zu schwören und zu lügen, wenn man sowieso nicht an das Jenseits glaubt? Wie dem auch sei, diese Angelegenheit vor Gericht würde eben dann so entschieden werden, wie ich es gerade eben dargelegt habe, vor einem muslimischen Richter. Und es kann auch eine Uneinigkeit in anderen Situationen geben, in anderen Aspekten geben, zum Beispiel über die Höhe oder über die Art des Qard. Das heißt also, über die Höhe des Qard, natürlich das, wie heißt das, das Qard für den Rahan. Ne? Und zwar, man ist sich zum Beispiel uneinig in solchen Streitfragen. Das ist, die Beispiele, die jetzt kommen, sind Übungsbeispiele, um das Hirn ein bisschen zu trainieren. Denn letztendlich laufen die meisten darauf hinaus, dass diese berühmte Regel, die lautet Al-Yaqinu la yuzalu bishak. Ja, das heißt, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Und wir gucken immer, was ist die Ausgangslage, wovon sind wir überzeugt, was ist gewiss. Und dann können wir dementsprechend entscheiden, wer den Beweis erbringen muss. Ja, ein Mann behauptet, der Gläubiger behauptet, dass der Schuldner ihm 1 Million Euro von ihm geliehen hat. Der Gläubiger behauptet, der Schuldner hat 1 Million Euro geliehen. Der Schuldner aber im Gegenzug sagt, es waren nur 700.000. Was können wir jetzt in diesem Fall sofort sagen? Wir können sofort sagen, es sind mindestens 700.000. Richtig? Warum? Weil diese Aussage beruht auf dem Geständnis des Schuldners. Und Geständnisse sind die stärksten Formen der Beweise, weil in der Regel niemand sich selbst belastet. Und sie sind sich darüber einig. Also der Gläubiger wird nicht abstreiten, dass es mindestens 700.000 sind. Das heißt, hier wäre das ein Fall für die Meinungsverschiedenheit in Bezug auf die Höhe. Ja, es kann aber auch, die Meinungsverschiedenheit kann auch entstehen in Bezug auf die Art des Qard. Wenn es jetzt hier ein Qard wäre. Nicht vergessen, wir sind bei Rahenverträgen, ja, aber ich habe nur gesagt, dass Qard-Verträge oft der Grund sind, warum man überhaupt Rahenverträge macht. Ja. Es kann sein, dass man sich uneinig war über die, beim Rahen wäre es die Anzahl von Rahen. Könnte man sagen, ich habe dir 3 Pfände gegeben. Und der andere sagt, ich habe dir nur 2 Pfände gegeben. Dann sind sie sich auf 2 einig. Ja, dann ist das die Gewissheit, der Yaqin. auch die Währung, die Art der Sache an sich. Beim Qard, der eine sagt, ich habe 1.000 Euro geliehen, der andere sagt, nee, das waren 1.000 Dollar, die du geliehen hast. Und wir wissen, dass der Wert unterschiedlich ist. Und was machen wir da? Da können wir schlecht sagen, sind sich über eines von beiden Sachen einig, sondern hier schauen wir, in welcher Umgebung sie leben und was dort gang und gäbe ist. Also jemand, der in Deutschland behauptet, es waren 1.000 Dollar und der andere behauptet, es waren 1.000 Euro, und dann sagen wir grundsätzlich, der gesagt hat, 1.000 Euro ist im Recht. Okay? Und der andere muss die Aussage beweisen. Auch wenn jetzt die 1.000 Euro mehr wären als die 1.000 Dollar, weil warum sollte sich jemand in Deutschland... Also deswegen hier gucken wir auch oft, und das ist natürlich die Kunst des Richters, zu schauen, was ist die Ausgangslage. Ja? Die Ausgangslage wird von den Ulama unterschiedlich definiert, wie man darauf kommt, aber eine davon ist, dass man schaut, was ist normalerweise der Fall. Ja? Normalerweise der Fall ist zum Beispiel hier bei uns, dass man mit Euro handelt und nicht mit einer anderen Währung. Aber es gibt Länder, wo das nicht so einfach aufgeht, dieses Problem. Warum? Weil dort mehrere Währungen gleichzeitig im Umlauf sind. Und das ist ganz normal. Aber das ist ja, da muss man eben dafür eine Lösung finden, wovon man grundsätzlich ausgeht. Ja. Tamam. Es kann aber jetzt, in Bezug auf Rachen, auf den Rachen, wir haben jetzt gerade bei Qard-Verträgen gesagt, unterschiedliche Währungen. Aber was kann bei Rachen der Fall sein? Taban. Sie haben gesagt, ich habe dir... Der eine behauptet, ich habe dir ein Pfand gegeben von der Art Auto so und so, Automarke XY. Und der andere sagt, nein, es war von einer anderen Automarke, weil er hat mehrere Autos. Und das heißt, hier kann es zu einem Konflikt kommen. Und was hier hilft bei solchen Sachen, um herauszufinden, was normalerweise der Fall ist, indem auch der Richter schaut und sich beruht, sie beruft auf das, was gang und gäbe ist. Das heißt, wenn zum Beispiel, in der Regel niemand seinen teuersten Oldtimer hergeben würde als Pfand, weil er das in keinem Verhältnis steht zu dem Kredit, den er aufgenommen hat, versteht ihr? Dann kann er sich darauf berufen. Ja? Das heißt also, man geht davon aus, man muss schauen in jeder Situation, was ist normalerweise der Fall. Okay? Und deswegen, was wir sagen, wie gesagt, sind Denkübungen. Aus diesen Regeln müssen natürlich dann Gesetze abgeleitet werden und die gelten dann und können dann auch nach und nach angepasst werden, je nachdem, was für neue Arten von Handel es gibt oder Produkten es gibt. Ja. Ein anderer Fall ist auch interessant, wenn einer, wenn die Uneinigkeit der Art des Rahen dazu führt, ob der Rahen überhaupt einen Wert hat und nicht welchen Wert er hat, niedrig oder hoch, oder überhaupt einen Wert hat. Das wäre in dem folgenden Beispiel. A will sich von B 500 Euro leihen. Okay? Daraufhin verlangt natürlich B einen Rahen und A gibt ihm daraufhin einen Karton Saft als Rahen. Tamam? Einen Karton Saft. Als dann A aber seine Schulden beglichen hat und seinen Karton Saft wieder zurückverlangt, behauptet B, der ihm das Geld geliehen hatte, dass er ihm keinen Saft gegeben hat, sondern dass er ihm Wein gegeben hat. Okay? Und es könnte ja sein, dass es sich um einen Christen handelt. Ja, kann ja sein. Ja? In ihrer Religion hat Wein Wert, in ihrer Gesetzgebung Wein Wert, aber in unserer Religion hat Wein keinen Wert. Das für uns ist Wein kein Mahl. Für uns ist Wein kein Mahl. Du darfst dafür nicht Geld bezahlen, weil es eben islamisch gesehen keinen Wert hat und wertlos ist. Und hier ist die Frage, wem geben wir grundsätzlich Recht? Dem Schuldner, der dem Rahen einen Wert zuschreibt und sagt, das war Saft, das war Apfelsaft, das war... Oder dem anderen, der behauptet, nein, es war Wein. Und natürlich Wein oder irgendwas anderes Wertloses, vielleicht was, irgendwas anderes, was Najis ist oder etwas, was Haram ist, wofür man Geld bezahlt. Aber jetzt, die Antwort lautet, aufbauend auf das, was wir vorher gesagt haben, wir sagen jetzt hier nicht zum Beispiel, wir nehmen das Geringere von beiden, das macht keinen Sinn. Warum? Weil grundsätzlich geht kein Mensch einen Pfandvertrag ein, und gibt einen Pfand, der nichts wert ist. Also das macht keinen Sinn. Insofern geben wir grundsätzlich demjenigen Recht, der gesagt hat, dass in diesem Fall, dass es Saft war und nicht Wein gewesen ist. Ja. Natürlich, erst recht, weil der Vorwurf ist ja auch, der Vorwurf steht ja auch dann manchmal im Raum, weil man dadurch sozusagen auch den Pfandvertrag umgehen will, was wir auch gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Das heißt also, wir gehen grundsätzlich davon aus, wenn es um etwas Wertvolles oder Wertloses geht, dass es wertvoll ist. Ja. Dann gibt es noch einen anderen Trick, den manche Leute machen. Es gibt manche Leute, sie wollen sich etwas ausleihen. Sie haben dann aber Angst, das vielleicht nicht begleichen zu können. Haben aber einen Pfand gegeben. Was machen sie dann? Sie einigen sich mit einer dritten Person und sagen, dieses Pfand gehört dir und nicht mir. Und natürlich, kein Mensch darf einen Pfandvertrag eingehen, mit einem Pfand, das ihm nicht gehört, außer wenn der andere es erlaubt hat. Richtig? Und sie wollen sozusagen ihr eigenen Pfand retten. Weil wenn der Pfandvertrag ungültig geworden ist, weil es dein Pfand war, nicht mein Pfand war, dann müsste ja der andere sein Pfand zurückbekommen. Tamam? Also, wie heißt es, jemand, nochmal ein Beispiel, möchte ein, geht ein Pfandvertrag ein und er behauptet, dass der Pfand eben nicht ihm gehörte, sondern gehört dem anderen, deswegen sagt er ihm, verkauf ihn bitte nicht, weil es ist nicht mein, du darfst ihn nicht verkaufen, ich habe das falsch gemacht, das gehörte eigentlich der anderen Person, ich habe mich da geehrt. Hier ist natürlich der Verdacht im Raum, dass er ihn reinlegen wollte. Wie dem auch sei, in diesem Fall akzeptieren wir die Aussage des Schuldners, weil er gegen sich selbst aussagt. Das heißt, der Schuldner sagt, ich habe dir einen Pfand gegeben, der mir nicht gehört. Richtig? Und er, wie heißt es, sagt gegen sich selbst aus, dass er einen Fehler gemacht hat. Richtig? Okay. Erster Schritt, wir akzeptieren seine Aussage. Aber wir akzeptieren sie nur in Bezug auf sich selbst. Das heißt, das Grundstück, das zum Beispiel jemand gekauft hat, weswegen der Pfand gegeben worden ist, ja, das Grundstück ist das Pfand, als Beispiel, wir haben einen Rachen. Und der Rachen ist das Grundstück und er behauptet im Nachhinein, das war gar nicht mein Grundstück, das war das Grundstück von jemand anderes. In diesem Fall sagen wir, okay, wir glauben dir, dass es nicht deins war, aber das gilt nur in Bezug auf dich. Weil du sagst gerade gegen dich selbst aus, oder? Tamam. Hat eine andere Person etwas damit zu tun? Nein. Der Gläubiger will immer noch sein Recht haben, richtig? Okay, erstens, wir verkaufen das Grundstück. Tamam. Zweitens, wir geben dem Gläubiger sein Geld. Richtig? Jetzt haben wir noch das Problem. Er könnte ja Recht haben, dass es nicht sein Grundstück gewesen ist, sondern das eines einer anderen Person. Danach wird eine neue Klage gegen den Schuldner eingereicht. Und diese bewirkt, dass er dieses Grundstück wieder für den ursprünglichen Eigentümer zurückkauft. Und selbst dann, wenn das Grundstück im Nachhinein teurer wäre oder er den Wert davon zurückbezahlen muss. Und so kommt der wahre Eigentümer, wenn wir ihm glauben. Weil wir glauben ihm, weil er gegen sich selbst aussagt. Okay? Und wir sagen ihm, okay, in diesem Fall wird das Grundstück eben trotzdem verkauft und im Nachhinein darfst du dann musst du, du wirst dazu gezwungen, das Grundstück wieder zu erwerben mit deinem eigenen Geld und es ihm zurückzugeben. Weil die andere Person, von der du behauptest, es gehörte ihm, die kann ja nichts dafür, oder? Vielleicht, also wir gehen davon aus, dass er ihm das Grundstück zu Unrecht in Anführungszeichen genommen hat, um jemandem als Rachen zur Verfügung zu stellen. Insofern kommt am Ende jeder zu seinem Recht und in Anführungszeichen wahre Eigentümer des Grundstückes kommt zu seinem Grundstück tatsächlich oder er kommt zu dem Wert seines Grundstückes zurück. Wenn aber der wirkliche Eigentümer beweisen kann, dass das Rachen ihm gehört, bekommt er es natürlich zurück. Das heißt also, wenn es tatsächlich so ist, dass er den Rachen von jemandem genommen hat, ja, er hat dieses Grundstück in diesem Fall tatsächlich zu Unrecht als Pfand gegeben, wo es ihm gar nicht gehört. Und der wahre Eigentümer des Grundstückes kann das auch beweisen, dass es sein Grundstück ist. Dann bekommt er es sofort, weil es ja seins ist. Der Vertrag oder dieser Pfand gilt nicht mehr als Pfand, beziehungsweise dieses Grundstück gilt nicht mehr als Pfand. Und das Problem ist jetzt für den Rahin, er muss einen Ersatzrahin besorgen. Er muss einen Ersatzrahin besorgen. Warum? Weil der Vertrag mit dem anderen Vertragspartner, bei Qard-Vertrag oder Bay'ah-Vertrag, was auch immer, basierte worauf? Auf dem Rahin. Okay? Und deswegen muss er jetzt einen Ersatzrahin besorgen. Ja. Sollte natürlich der wahre Eigentümer des Grundstückes einverstanden sein damit, dass sein Grundstück als Rahen dient, ist kein Problem. Okay? Weil als Muslim darf man für einen anderen Menschen oder als Mensch darf man für einen anderen Menschen bürgen. Bürgschaft auf Arabisch Daman oder Kafala ist eine wünschenswerte Sache, ist eine gute Sache. Ein Bruder möchte einen Mietvertrag eingehen und der Mieter sagt, ich möchte einen Bürgen haben. Und dann kommt ein anderer, sagt, ich bürge dafür. Das ist eine lobenswerte Angelegenheit, weil dadurch der Vertrag dann zustande kommt. Ja, die Meinungsverschiedenheit kann aber auch dahin gehen, dass man sich darüber uneinig ist, ob der Rahen wirklich ein Rahen war. Der vermeintliche Rahen ein Rahen ist überhaupt. Ja. Beispiel A. Leiht sich von B ein Auto. Später verlangt B sein Auto wieder zurück, aber A behauptet, dass er sich nicht geliehen hat, auf Arabisch Aria, ja, sondern dass er es als Rahen für Schulden von B genommen hat. Okay? A hat es zwar von B geliehen, jetzt hat er es bei sich, aber es gibt auch Schulden zwischen den beiden. Dann sagt er, Moment, ich habe das nicht von dir geliehen, das Auto, sondern ich habe es von dir als Rahan genommen. Das ist die Meinungsverschiedenheit. Ist das Auto jetzt als Rahan oder als Aria, als Mieter hergegeben worden? Ja, das ist jetzt natürlich eine ganz andere Art von Vertrag. Und manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, sagen, Rahan ist bedeutsamer als ein Aria ist etwas Ausgeliehenes, ja, Verliehenes. Ja. Manche Ulema sagen, Rahan ist bedeutsamer als eine Aria. Denn bei einer Aria ist es ja so, wenn jemand etwas vermietet, wenn ich mein Auto jemandem vermiete oder verleihe, gehört es mir immer noch. Richtig? Auch nach dem Verleihen gehört es mir immer noch. Aber beim Rahan-Vertrag, wenn ich das hergebe, ist nicht sicher, ob es mir nachher noch gehören wird. Richtig? Beim Mieten auf jeden Fall. Ich habe es ja nur vermietet. Ende des Vertrages gehört es mir automatisch wieder. Aber beim Rahan nicht, weil ich habe das hergegeben und bin mir des Risikos bewusst, dass es sein kann, dass dieses Pfand verwendet werden wird zum Begleichen der Schulden. Na? Das heißt, ich werde vielleicht enteignet von diesem Wertgegenstand. Ja. Und deswegen geben manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, hier dem Schuldner grundsätzlich recht. Zwar, dass A behauptet, er hat das, oder derjenige behauptet, dass er, Entschuldigung, B behauptet, er hat das nur verliehen, das Auto, und nicht als Rahen an A gegeben. Ja. Und deswegen sagen sie, der behauptet, denke, der behauptet, beide behaupten ja etwas, das nur verstehen, beide behaupten etwas. Okay? Aber was ist sicherer? Was ist sicherer? Sicherer ist, dass man ein Eigentum dem Eigentümer auch wieder zurückgibt und ihn nicht enteignet. Tamam? Und das ist bei der Aria der Fall und nicht beim Rahan. Beim Rahan ist eben die Gefahr, dass man enteignet wird. Ja. Und wie heißt es? Es gibt eine wichtige Überlieferung in Bezug auf diese Angelegenheiten allgemein. Und darauf ist auch dieser Grundsatz, Gewissheit wird nicht zweifelseitig aufgebaut. Und zwar berichtet Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhum, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte, auf Arabisch, لَوْ يُعْطَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn den Leuten aufgrund von Behauptungen Recht gegeben würde, würden manche Leute anderen Mord vorwerfen und ihr Vermögen beanspruchen. Aber derjenige, gegen den etwas behauptet wird, muss schwören. Ja? Das heißt also, in anderen Worten, ich sage den Hadith nochmal, wenn den Leuten aufgrund von Behauptungen Recht gegeben würde, würden manche Leute anderen Mord vorwerfen. Verstehst? Er hat den Sohn so getötet. Ausgangslage, wenn jetzt die Ausgangslage ist, dass der Behauptende Recht hat, das wäre ein Problem. Das wäre eine riesige Katastrophe. Dann würden sie eben, und zweites Beispiel, sie würden das Vermögen anderer beanspruchen. Sie sagen, das Auto von dem gehört eigentlich mir. Richtig? Deswegen muss ich grundsätzlich davon ausgehen, dass der Behauptende seine Aussage beweisen muss. Der Prophet Sassam sagte aber jetzt, aber derjenige, gegen den etwas behauptet wird, das heißt, ich sage zu jemandem, der ein Auto fährt gerade, ich sage, der fährt mein Auto. Okay? Das ist eine Behauptung. Grundsätzlich kann ich davon ausgehen, dass derjenige, das Auto fährt, ihm auch gehört. Und nicht derjenige, der draußen steht. Okay? Und das ist die Ausgangslage. Aber da ja es Menschen auf der Welt auch gibt, die unehrlich sind und tatsächlich andere Leute bestehlen und beklauen, sagt der Prophet, aber derjenige, gegen den etwas behauptet wird, der jetzt am Steuer sitzt, ja, der Al-Mudda'a alayhi, muss schwören. Das heißt, der hat hier in diesem Fall habe ich das Recht, ich habe jetzt keinen Beweis, ich behaupte ja. Wenn ich beweisen kann, ist auch erledigt, logisch, ja. Aber wenn ich keinen Beweis habe, dann kann ich den anderen auffordern, vor Gericht zu schwören. Dann fordert der Richter ihn auf zu schwören. Und je nachdem, ob er schwört oder nicht, gewinnt er oder verliert er den Fall. Tamam. In einer anderen Version des Hadithes heißt es, وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرْ. Wenn den Leuten aufgrund von Behauptungen Recht gegeben würde, würden manche Leute das Vermögen anderer beanspruchen und ihnen Mord vorwerfen. Aber derjenige, der die Behauptung aufstellt, Al-Mudda'i, hat den Beweis zum Erbringen und derjenige, der leugnet, muss schwören. Gemeint ist, nachdem er dazu aufgefordert wird. Eine weitere Meinungsverschiedenheit kann es geben in Bezug auf das haben wir schon angesprochen, die Höhe des Rachen, den Wert des Rachen. Der eine behauptet, hat wenig Wert, der andere hat hohen Wert, Vollkommenheit, Unvollkommenheit. Ich verleihe zum Beispiel ich gebe jemandem ein Auto als Rachen und nachher behauptet der einer von beiden, natürlich derjenige, der davon auch dann, der sich im Nachteil fühlt, er sagt, das Auto war nicht vollkommen, der Ersatzreifen hat gefehlt. Ersatzreifen hat seinen Wert und der andere sagt, nee, das Ersatzreifen war drin. Ja. Das ist natürlich ein Problem. Deswegen bei Autovermietungen geht man auf Nummer sicher. Also wie es in der Praxis auch gehandhabt wird bei uns hier, ist, dass die Leute, wenn sie ein Auto leihen, auf Vollständigkeit wird geprüft und dann das schreibt man auch, ne, dass man das Auto vollständig erhalten hat. Und wenn du dann nicht genau guckst, bist du selbst dann natürlich schuld. Okay, und auch hier natürlich gehen wir, jetzt müssen wir halt gucken, die Frage ist jetzt, wem geben wir grundsätzlich Recht? Sagen wir, wir geben dem Gläubiger grundsätzlich Recht oder sagen wir geben dem Schuldner grundsätzlich Recht, also das Auto ist vollkommen gewesen oder das Auto ist nicht vollkommen gewesen und wir schauen, also natürlich beide Ansichten gibt es, aber wir wählen die dritte Ansicht, auf die haben wir schon hingewiesen, wir schauen auf das, was normalerweise in so einem Fall der Fall ist. Das heißt also, wir schauen, inwiefern, wir fragen uns, was ist der Sinn eines Rahmenvertrages? Die Sicherung des Rechtes, oder nicht? Tamam. Das heißt, der Rahmen muss in ungefährer Relation stehen, der Wert des Rahm, zu dem Wert des Vertrages, der eingegangen worden ist. Ja? Und derjenige, der näher daran ist, den geben wir grundsätzlich recht. Derjenige, der näher daran ist, geben wir grundsätzlich recht. Beispiel: A hat B einen Garten als Rahm gegeben, die Schulden betragen 1 Million. Der Schuldner A behauptet, der Garten hätte einen Wert von 2 Millionen gehabt. Der Gläubiger behauptet, er wäre nur 1 Million wert gewesen. In diesem Fall gilt die Aussage des Gläubigers, denn in der Regel gibt man nichts als Rahm, das wertvoller als die Schulden ist. Umgekehrt, der Schuldner sagt, ich habe dir einen Garten im Wert von 1 Million als Rahm gegeben. Der Gläubige sagt, nein, es war nur 1/4 Million wert, die Schulden betragen aber 1 Million. In diesem Wert grundsätzlich gilt die Aussage des Schuldners, denn die Aussage des Gläubigers widerspricht dem, was normalerweise der Fall ist. Ja, Uneinigkeit über die, es gibt noch verschiedene andere Arten von Möglichkeiten, wo es Uneinigkeiten geben kann. Wichtig ist für uns, wie wir gesagt haben, dass wir lernen, mit dieser Thematik umzugehen. Und sollte jemand sagen, wenn die Gelehrten verschiedene Ansichten haben, wonach gehen wir dann? Wir sagen, in einem Land mit islamischer Gesetzgebung gäbe es ja dann Gesetze, die aus diesen Angelegenheiten abgeleitet sind. Und dasjenige Gesetz, was gerade in Kraft ist, das ist dann maßgebend. Genauso wie in einem Land sie grundsätzlich sagen, wir gehen nach dem malikitischen Madhab, die anderen sagen, wir gehen nach dem hanafitischen Madhab, das war's. Ja? Letztendlich muss es ganz klar sein, wonach sie gehen. Und manchmal lässt man auch dem Richter einen gewissen Spielraum. Wie sieht es aus, zu guter Letzt, mit der Instandhaltung oder der Unterhaltung eines Rahn? Ein Rahn ist ja ein Wertgegenstand, Mal. Und manchmal müssen diese Rahn finanziert werden, das heißt also unterhalten werden. Und das kostet manchmal mehr und manchmal weniger Geld. Und hier müssen wir unterscheiden zwischen Rahnarten, die auf der einen Seite werden manche Rahnarten unterhalten, also finanziell, und manche werden nicht finanziell unterhalten. Und diejenigen, die finanziell unterhalten werden, da spielt es für uns eine Rolle, was für Art Vertrag eigentlich jetzt dahinter steckt. Warum haben sie den Rahnvertrag gemacht? Es kann sein, dass sie den Rahnvertrag gemacht haben aufgrund eines Darlehens. Okay? Aufgrund eines Qard. Und wenn ich also als Schuldner ein Pfand gebe, wie zum Beispiel ein Auto, okay, und dieses Auto dem Gläubiger aushändige, und ich leihe mir jetzt vom Gläubiger Geld, sag mal, darf ich dann dem Gläubiger mehr Geld zurückgeben, als ich geliehen habe? Ich darf grundsätzlich nicht. Das ist ein Darlehensvertrag. Ein Vertrag aus einem Darlehen darf man keinen Profit schöpfen. Richtig? Und aber wenn jetzt der Gläubiger von diesem Pfand profitiert, hat er das. Ja, hat er das. Und deswegen, gemäß Ijma, ist das Haram. Und das heißt, Haram, wenn er das ohne Erlaubnis des Schuldners macht. Der zweite Fall ist, wenn er, der Gläubiger, auch davon profitiert, aber er investiert, aber er investiert in diesen Rahm. Er investiert in diesen Rahm. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Hier ist natürlich auch ein bisschen problematisch, weil er investiert in diesen Rahm und die Frage ist, darf er dann davon profitieren oder darf er davon nicht profitieren? Da müssen wir jetzt gleich eine Fallunterscheidung machen. Ein anderer Fall wäre, wenn der Gläubiger davon profitiert, erhält aber so viel, wie er auch investiert hat. Okay? Das sind drei Fälle. Ja? Fall Nummer 1, er profitiert vom Rahn ohne Erlaubnis. Haben wir gesagt, das ist auf jeden Fall verboten. Okay? Ohne Erlaubnis des Schuldners. Zweiter Fall, der Gläubige profitiert davon, bekommt aber weniger, als er darin investiert oder gar nichts. Ja? Das ist natürlich auch verboten. Es kann sein, dass er davon etwas, wenn er nichts bekommt, wäre es ja kein Problem. Aber die Tatsache, dass er etwas bekommen kann, stellt das Problem schon dar. Das heißt, dieser Vertrag wäre nicht ein direkter Zinsvertrag, aber er kann zu Zinsen führen. Und wenn er zu Zinsen führen kann, ist er verboten. Und das ist ja das Problem bei Verträgen, wo du sagst, ich leihe mir Geld für null Zinsen. Aber das Problem ist, was geschieht im Falle eines Falles, wenn du nicht zurückzahlen kannst rechtzeitig? Dann kommt es zu Verzugszinsen. Die müssen nicht unbedingt auftauchen, aber du darfst nicht damit einverstanden sein, dass so etwas überhaupt zustande kommt. Ja? Das ist das Problem. Dritter Fall, der Gläubiger profitiert davon und erhält so viel, wie er auch investiert. Da sagen wir, grundsätzlich ist das erlaubt. Das ist bei Qard-Verträgen. Tayyib, wie ist diese Geschichte jetzt bei Bay'-Verträgen, bei Kauf und Verkauf? Wir sagen, bei Bay'-Verträgen ist die Sache nicht so problematisch, weil bei Bay'-Verträgen kann es jetzt nicht in der Regel zu Zinsgeschäften führen, richtig? Und jetzt schauen wir uns die Sache noch ein bisschen ausführlicher an. Wir schauen uns erstmal den Fall an, dass wir Rahen haben, die keine Unterhaltungskosten bedürfen. Rahen, die keine Unterhaltungskosten bedürfen, wie zum Beispiel, also in der Regel, gemeint ist jetzt hier ein Haus, das in der Regel steht da und da braucht man nicht etwas dafür zu bezahlen. Wir blenden jetzt andere Sachen aus, wie Langzeitkosten oder was ist Grundsteuer in manchen Ländern. Das ist jetzt nicht relevant. Wir wollen jetzt ein theoretisches Beispiel haben, wo ein Gegenstand einfach so liegen kann, ohne dass man etwas dafür tut. Im Gegensatz zu akuten Kosten, wie zum Beispiel ein Tier, das unterhalten werden muss, gefüttert werden muss. Ja, das ist etwas anderes. Wir haben ein Grundstück, so ein leeres Grundstück, dafür gibt es in der Regel keine Kosten. Oder ein Haus, oder ein Auto, oder ein Stück Kleid, oder ein Stück oder ein Buch, oder Ähnliches. In diesem Fall darf der Gläubige natürlich ohne Erlaubnis des Schuldners nicht davon profitieren, logischerweise. Beispiel A kauft von B ein Auto und gibt ihm ein anderes als Rahen. B darf von A's Auto nicht ohne seine Erlaubnis profitieren. Und der Beweis ist dafür ganz einfach, weil der Rahen gehört der Person A. Und die Person A darf bestimmen, wer mit seinem Eigentum was macht und wer nicht mit ihm was macht. Das war's. So einfach ist die Geschichte. Jetzt, wenn A aber dem Gläubiger erlaubt, das Auto zu benutzen, den Rahen zu benutzen, dann schauen wir uns den Vertrag an. Was für einen Vertrag haben wir als Grundlage? Wir haben einen Qard-Vertrag zum Beispiel, einen Darlehensvertrag. Okay? Jetzt, was ist das Problem bei Darlehensvertrag? Es darf nicht zu Zinsen kommen, darf nicht zu einem Riba-Geschäft kommen, richtig? Weil der Gläubiger darf nur so viel erhalten, wie er gegeben hat. Und wenn er von dem Rahen zusätzlich profitiert, eine Leistung, hat er mehr bekommen. Das ist Riba. Und deswegen, kostenlos fahren würde. Ja, also, was heißt kostenlos fahren würde? Darum geht es ja, dass der Gläubiger das Auto bei sich hat und jetzt davon profitiert. Anders ist es allerdings, wenn der Gläubiger das Auto benutzt, natürlich mit Erlaubnis des Schuldners, und dafür das bezahlt, was man normalerweise bei einer Vermietung bezahlt. Okay. In diesem Fall, oder mehr, was man normalerweise für eine Mietung bezahlt, oder mehr, in diesem Fall gibt es keine Gefahr, dass das, was er jetzt hier benutzt, ein Zinsgeschäft ist, weil er zahlt ja dafür. Richtig? Aber sollte er weniger bezahlen als normal oder kostenlos, dann ist natürlich der Vorwurf sehr stark, dass es hier sich um ein Riba-Geschäft handelt. Deswegen soll man die Finger davon lassen. Wie gesagt, das Problem geschieht hier in der Regel bei Qard-Verträgen, weniger bei Bay'-Verträgen. Dann gibt es natürlich auch Rahen, die Unterhaltungskosten bedürfen. Und da haben wir einen speziellen Hadith. Und deswegen schauen wir, unterteilen wir die ganzen Rahenarten, die Unterhaltungskosten in zwei Kategorien. Einmal diejenigen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausdrücklich erwähnt hat, und die anderen. Was diejenigen angeht, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausdrücklich erwähnt hat, dabei geht es um Kamele, Kühe, Ziegen und Schafe, Stiere, Pferde, was weiß ich. Diese Arten von Tiere, die entweder gemolken und geritten werden, oder gemolken werden, nicht geritten werden, oder geritten werden, aber nicht gemolken werden. Richtig? Und der vierte Fall, logisch ist, dass sie weder gemolken noch, dass sie geritten werden, aber das hat dann mit dem Hadith jetzt nichts zu tun, was ich jetzt sage. Und zwar Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, auf Arabisch, Labanu dur yuhlabu binafaqatihi. إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا والذي وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. Die Euter eines Tieres dürfen aufgrund der Unkosten gemolken werden, wenn es ein Rachen ist. Auch reiten darf man ein Tier aufgrund der Unkosten, wenn es Rachen ist. Derjenige, der reitet und melkt, muss für die Unkosten aufkommen. طيب. Insofern, wenn jemand zum Beispiel eine Kamelstute bei sich hat oder eine Kuh bei sich hat, dann ist es klar, dass dieses Unterhaltungskosten kostet. Und dafür, dass du im Falle der Kuh die Kuh melken darfst oder im Falle der Pferdstute sie reiten und melken darfst, darfst du es auch benutzen als Reittier. Darfst du es reiten? Und dafür, dass du die Unkosten dafür bezahlst, darfst du auch melken und reiten, je nachdem, wie das Tier gebraucht werden kann. Beispiel, ein Tier braucht Tierfutter. Wenn dieses 30 Euro kostet, darf man auch dann Milch im Wert von 30 Euro für sich behalten. Und das Besondere eben bei diesem Fall ist, man braucht keine Erlaubnis des Eigentümers, sondern man hat schon die Erlaubnis des Gesetzgebers. Ja. Und das gilt nur für Tiere, die wir gesagt haben, die entweder gemolken oder geritten werden oder eben beides. Ja. Bei allen anderen Arten von Tieren braucht man die Erlaubnis des Eigentümers. Ja. Sollten Kosten bei anderen Sachen anfallen, jetzt kommen wir bei anderen Tieren oder bei anderen Rachenarten, die Unterhaltungskosten bedürfen, dann kommt es auf die Situation an. Kann man den Eigentümer um Erlaubnis bitten? Hat man die Möglichkeit, ihn darum zu fragen, dass der Gegenstand eben nicht zerstört wird, nicht kaputt geht? Dann in diesem Fall hat man die Erlaubnis bekommen, dann darf man natürlich auch von ihm nachher die Kosten wieder zurückverlangen. Wenn er aber sagt, nein, ich möchte nicht, das ist eine andere Angelegenheit, muss man natürlich auch aufpassen, dass der Wert des Rachen nicht verloren geht, wodurch der Gläubiger sein Recht verliert. Ne? Aber es muss ja nicht immer so sein. Es kann ja sein, dass ein Auto zum Beispiel, dadurch, dass es keinen TÜV mehr hat, verliert es an Wert. Ja? Aber es hat immer noch Wert genug, um die Kosten zu decken. Deswegen muss nicht unbedingt der Murtahin oder der Gläubiger, bei dem der Rachen sich befindet, unbedingt den TÜV machen. Ja? Wenn er anderes nicht will, dann macht es eben nicht. Aber manchmal muss man entscheiden, wenn man nicht die Möglichkeit hat, den Eigentümer zu fragen und man hat Angst, dass dieses Tier stirbt, wie ein Vogel im Käfig, ja? Dann natürlich entscheidet man zugunsten des Eigentümers und hat dann im Nachhinein das Recht, das Geld einzufordern, sofern man, wie gesagt, nicht die Möglichkeit hat zu fragen und sofern yani, man natürlich auch im Rahmen bezahlt hat, wie es auch normalerweise üblich ist. Und sofern man das nicht als Spende schon beabsichtigt hatte. Also wenn man sagt, ich mache das aus freien Stücken, als gute Geste, er hat mir das ist eine Kleinigkeit und ich bezahle das. Ihr wisst ja, wenn man größere Verträge eingegangen ist, die Businessleute, die möchten ihrem Vertragspartner manchmal einen Gefallen tun, durch 10 Euro, 50 Euro, das, daran soll es nicht scheitern. Sie sehen das als lächerlich an beim Millionenvertrag, ob man jetzt 10 Euro für seinen Vogelfutter bezahlen soll oder eben nicht. Sicherer ist es in jedem Fall, bevor man Geld ausgibt, was man nachher wieder zurückfordern möchte, dass man die Erlaubnis des Richters oder Regierenden einholt. Denn der Prophet sagte, فَالسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. Dann ist der Machthaber Vormund jeder Person, in diesem Fall Hadith eigentlich jeder Frau, die keinen Vormund hat. Ja. Und daraus kann man nehmen, wenn es, und deswegen auch bei den Vermögensarten, für die es keinen Eigentümer gibt, bei Stiftungen, ist der Machthaber letztendlich derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass die Stiftung so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Ansonsten gibt es auch vielleicht andere Aspekte, die man in diesem Bezug auch anschauen könnte. Letztendlich geht es uns darum, wie wir gesagt haben, dass Unterhaltungskosten manchmal entstehen, und diese Unterhaltungskosten, die manchmal entstehen, wenn sie beglichen werden, hat man bei bestimmten Tieren die Erlaubnis vom Gesetzgeber von vornherein, bei anderen eben nicht. Und dann ist es immer der erste Weg, natürlich zu kontaktieren. Sollte der Eigentümer selbst dafür aufkommen und sagen, ich möchte gerne mich selbst um meinen Pfand kümmern, um mein Tier kümmern, gewähre mir Zugang, darauf zu achten, dass ein anderer Ding ist, ja kein Problem. Dann darf man ihm das natürlich nicht verweigern, ansonsten würde man dafür bürgen. Also wenn ich ihm verweigere, sich zu kümmern um die Instandhaltung des Drachen, und das würde dann dadurch zerstört werden, dann natürlich ist das mein Vergehen, da ich ihn daran gehindert habe. Allahu tabaraka ta'ala a'lam. Und somit haben wir das Kapitel über Rachenverträge abgeschlossen und kommen beim nächsten Mal bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala zu den Daman, das sind die Bürgschaften. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.